Am 24. Mai gab es in Pyongyang zwischen Lee Soo-young, Mitglied des Politbüros und stellvertretenden Vorsitzenden des Zirkels der Partei der Arbeit Koreas und Eliseo Joaquim Machaba, Generalsekretär der mosambikanischen Frelimo-Partei, ein Gespräch. Daran nahmen die Mitarbeiter des Zirkels der Partei der Arbeit Koreas und die Angehörigen der Delegation der Frelimo-Partei teil. Die beiden Seiten informierten einander über die Tätigkeiten ihrer Parteien und tauschten Meinungen über die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen und die Fragen von gegenseitigen Interessen aus. Der mosambikanische Generalsekretär sprach für den Genossen Kim Jong-un, der auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas zum Vorsitzenden der Partei gewählt wurde, im Namen des Präsidenten Mosambiks, Filipe Jacinto Nyusi, Vorsitzenden der Frelimo-Partei, und auch im Namen der Partei herzlichen Glückwunsch aus. An dem Tag gab das Zirkel der Partei der Arbeit Koreas zu Ehren der Delegation der mosambikanischen Frelimo-Partei beim Besuch in der DVJK ein Essen.